Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Schkopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Dennstedt, spielt ja immer auch eine Rolle in der Wettersituation. Ich habe mich mit Kolja getroffen und wir haben schon ganz klassisch bei der Verabredung uns total verpasst, weil es einen Unterschied zwischen Bäckerei und Konditorei gibt. Die Konditorei hat Urlaub, die Bäckerei hat angeblich die besten Pfannkuchen aus Halle, aber jetzt war es dann irgendwie doch zu heiß und deshalb sind wir auf Eis umgestiegen. Wie kommst denn du dazu, die besten Pfannkuchen von Halle überhaupt zu kennen? Bist du so ein Pfannkuchenspezialist? Schon, ja. Berliner, so kenne ich sie ja noch, aus Hamburg. In Hamburg sagt man ja genau, Berliner, genau. Aber in Berlin habe ich schon gelernt, dass man außerhalb wie heißen von die Hamburg... Wie Berlin? Na, Pfannkuchen. Ja, klar. Ja. Du bist gar kein Hallenser, ne? Nee. Hamburger, so ein bisschen. Aber offenbar ja die Bäckereien und Konditoreien der Stadt hast du schon ein bisschen durchsucht. Naja, ist ja wichtig zu wissen, wo man vernünftige Brötchen herbekommt und vernünftige Pfannkuchen. Und wie ist da, wo ordnet sich da Halle ein, so in den anderen Städten, Hamburg, Berlin und was weiß ich, wo du noch überall warst? Naja, ist das hier eine Stadt mit guten Backen? Es gibt so ein paar, ja, so 1, 2, 3, wo man gute Brötchen und gute Pfannkuchen bekommt. Wir sind zwar ein nicht kommerzieller Sender, aber du kannst ruhig Namen nennen. Ja, na, in der Adam-Kuckauff-Straße zum Beispiel. Ja, da gibt es auch den besten Prasselkuchen der Stadt. Prasselkuchen, okay. Hm, das ist das mit diesem Zucker. Ah. Naja, und den besten Quarkkuchen der Stadt gibt es eben in der Konditorei. Am Robert-Franz-Ring. Am Robert-Franz-Ring, genau. Und da wohne ich ja um die Ecke, deswegen so ein Stück Quarkkuchen für 1,70 Euro, das ist schnell geholt. Wenn es jetzt den Quarkkuchen in Trotha gäbe, den besten, würdest du dann mit dem Fahrrad hinfahren? Nee, ich bin kein Fahrradfahrer. So, das relativiert dann auch wieder diesen Tipp total. Von wegen, das ist der beste Quarkkuchen. Ja, das stimmt. Es ist der beste Quarkkuchen in der Innenstadt. Ja. Mhm. Aber 1,70 Euro, das bringt mich ja drauf, ich kenne dich ja so aus verschiedenen Jobs. Gern auch solche Tätigkeiten, die an Studenten vergeben werden. Also ich sage jetzt mal so prekäre, nicht wahnsinnig gut bezahlte. Mhm. Also prekär leben in Halle wäre so ein bisschen für mich mein Thema. Würdest du dich zum Prekariat zählen? Ist ja jetzt fast ein Schimpfwort, ne? Nee. Realistisch gesehen wahrscheinlich schon, ja. Aber also romantisch gesehen nicht. Nee. Weil sich so blöd anfühlt, oder? Ja, oder ich blick da romantischer drauf. Das Geld, was ich habe, das ist schnell weg, aber ich gebe es mit Freude aus und den Rest des Monats überlebe ich dann auch ganz gut. Na, wie ist denn das mit, also so an verschiedenen, also verschiedene Jobs einfach haben? Also in der Woche wechselst du ja den Ort mindestens 2, 3 Mal irgendwie, ne? Ja. Selbst gewählt? Ja. Ja, ich habe ja auch mal angefangen zu studieren. Das lasse ich ja sein. Und ich glaube tatsächlich mittlerweile, ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, irgendwo 30 Stunden, 40 Stunden die Woche zu sein. Ja. Das würde mich langweilen. Wie viele Stunden kommst du in der Woche? Ach, jetzt gerade? Ich würde sagen 20. Das ist super. Also vielleicht manchmal sogar weniger als 20. Ja. Manchmal auch mehr. Das ist so ein bisschen, es sind ja sogar 4 Jobs theoretisch, die ich gerade habe. Und deswegen ist das sehr unterschiedlich. Das kann sehr cool sein, weil man halt Zeit hat. Kann halt auch mal doof sein, weil man zu wenig Geld hat für die viele Zeit. Ich glaube, da ticke ich ja auch ein bisschen ähnlich. Ich finde es ja eigentlich ganz schön, auch eben so eine gewisse Freiheit zu haben und sich das dann auszusuchen. Oder ja, kann auch mal Nein sagen. Nee, die Schicht übernehme ich jetzt nicht. Viele verstehen es gar nicht. Ne? Also habe ich jedenfalls so festgestellt. Wie gehst denn du damit um? Also man landet ja dann doch eher in so einer Schublade. Also nicht umsonst gibt es dieses Wort Prekariat. Oder früher hat man romantisch Bohem gesagt. Oder die Studierenden, das sind halt die. Aber du bist da bestimmt auch mit konfrontiert. Das Schlimmste ist immer, wenn man irgendwie darauf kommt, in einem Arbeitskontext irgendwie, also dass die Leute, wenn man dann irgendwo gerade arbeitet, die Leute fragen, was man sonst so macht oder was man studiert. Dann zu sagen, man studiert jetzt eigentlich nicht mehr, sondern man macht halt so ein paar kleine Jobs, das ist dann so, als könnten die Leute damit nichts anfangen tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, dass es manchmal nicht richtig verstanden werden kann. Also dass sie es nicht vorstellen können, dass man jetzt den einen Job hat oder so, ja, oder die eine Ausbildung zu dem und dem Beruf. Das finde ich interessant, mittlerweile auch ein bisschen anstrengend. Woran liegt denn das? Warum können Leute das nicht kapieren, dass es auch eine Freiheit ist? Das wüsste ich auch gerne. Ich glaube, das gibt sonst, also es gibt keine Alternative sozusagen zu dem, was man halt zumindest halbtags irgendwie macht, ja. Also ich glaube, dazu gibt es irgendwie keine Alternative bei den Leuten. Und die Leute haben, glaube ich, irgendwie so ein Angstbild davor, dass die Leute, die halt nicht einen festen, geregelten Job haben, irgendwie, dass es denen nicht gut geht. Oder dass sie nicht gut gekleidet rumlaufen können. Oder dass sie, weißt du, dass vielleicht da auch ein bisschen die Erwartung vielleicht scheitert. Ist das eine spezielle Situation in Halle? Würdest du in Berlin oder Hamburg anders angeguckt? Ich glaube, da würde es weniger auffallen vielleicht. Zumindest jetzt, ich würde es mal von Berlin erwarten. Da macht ja jeder irgendwas, so ungefähr. Ja? Und damit kommen die Leute, glaube ich, auch ganz gut klar. Ich kenne schon ein paar, die Zeug nebenbei machen, ja, also viele Nebenjobs auch mal haben, aber meistens dann doch noch in einem Studium-Kontext irgendwo eingebunden sind. Also zumindest irgendwo am Ende des Tunnels ein Ausbildungslicht sehen. Und dann ist es ja, dann ist es ja für alle gerechtfertigt, dass genau, man genau, dass man, genau, ja. Sich ja, so durchschlägt. Stimmt. Na, worauf ich so ein bisschen hinaus will, oder ja, was ich hinaus will, aber was ich eben so gerne befrage, wie spießig ist Halle eigentlich? Ne? Weil das hat ja schon was eben so mit einer, also ist jetzt ein böses Wort, aber das hat ja schon was. Ne? So, ist Halle vielleicht doch zu provinziell oder zu klein oder zu spießig oder wie auch immer? Dass Leute das hier nicht denken, also nicht alle. Das ist wahnsinnig schwierig, hier so ein anderes Lebensmodell zu behaupten, wie immer das sein könnte. Also abseits von dieser Erwerbstätigkeit, wo würdest du Halle auf einer Skala von 1 bis 10 einsortieren? Von provinziell bis Weltstadt. Super offen. Ja, ich weiß auch nicht, ob das was mit Provinz zu tun hat. Also Halle ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, also mindestens eine 5. Gerade so in der Mitte. Würde ich manchmal. Nicht so schlimm wie Bitterfeld. Wobei, ja, aber wahrscheinlich nicht. Naja, also jetzt so von dem Gros der Menschen irgendwie. Aber ich weiß nicht, man im Endeffekt umgibt man sich ja dann doch eher mit den Leuten, die ähnlicher ticken wie man selbst. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig, das einzuordnen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich das in Berlin in manchen Kontexten das nicht genauso wäre. Ich habe ja hier tatsächlich auch schon die andere Erfahrung gemacht. Also nun ist Halle eine Stadtkunsthochschule. Jetzt weiß man, wenn man so eine Kunsthochschule absolviert hat, da schwimmt man jetzt auch nicht gerade in Geld. Gibt es also genügend Leute, die sich hier rumtreiben. Und dann habe ich lustigerweise Menschen getroffen, die aus Wien hierher gekommen sind und mir gesagt haben, naja, wisst ihr, was ist hier in Halle? Hier gibt es, was weiß ich, die und die Wohnkollektive und genau deshalb lohnt es sich, hierher zu kommen. Und das findest du deutschlandweit jetzt nicht so oft. Auch spannend. Ich glaube, ich bewege mich irgendwo dazwischen. So mit Wohnkollektiven habe ich jetzt weniger am Hut. Das ist einfach nicht mein Interesse so richtig. Aber kann ich mir vorstellen. Halle gibt es, wenn man genau hinblickt, eigentlich schon viel so alternative Entwürfe, glaube ich, für vieles. 4 Jahre hast du gesagt, bist du jetzt hier, ne? Was sind so Themen, die dich hier in Halle besonders gerade anspringen? Oh, ich glaube, am meisten ist das sozialer Raum. Da ich ja so an verschiedenen Orten arbeite, die auch allesamt irgendwie gleichzeitig zum einen Geschäft sind, zum anderen aber eben ein Ort sind, wo Menschen aufeinandertreffen, kann man in Halle, finde ich, kann man manchmal davor Angst haben, dass soziale Räume verschwinden, die nicht Kneipe sind. Und das ist, glaube ich, das, was mich in letzter Zeit zumindest am meisten beschäftigt. Kneipe heißt ja durchaus auch eben, man muss ja dann doch da irgendwie was kaufen, konsumieren. Also klar, ich muss es mir irgendwie auch schon wieder leisten. Auch nicht immer ganz einfach, glaube ich. Ja, ich glaube, die Gastronomen der Stadt haben es auch nicht furchtbar einfach, tatsächlich. Und dann spielt sowas rein wie Freiräume. Ne? Also gab es ja auch, also ist gerade, glaube ich, schon ein Thema auch hier in der Stadt. Ne? So, wo gibt es dann vielleicht nicht kommerzielle Entwürfe. Also es das heißt ja nicht, dass alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, schlecht sein muss. Nee, genau. wenn es die anderen Orte nicht Gibt, dann oder nicht mehr gibt oder weniger gibt, wird es vielleicht schwieriger. Das ist spannend, weil ich glaube, ich eben eher dadurch, dass ich in diesen Geschäften angestellt bin und da halt arbeite und viel Zeit verbringe, eher halt so von der anderen Richtung komme. Also dass dieser gewollte Verzicht auf den kommerziellen Raum, und kommerzieller Raum kann ja jetzt alles Mögliche sein, ob das jetzt Kneipe ist, ob das Videothek ist, ob das kleiner Essensladen ist, keine Ahnung, dass diese beiden Richtungen sich auch problematisieren können irgendwie. Ja, also dass wenn die einen sagen, sie wollen aber eigentlich gar nicht mehr in irgendwelchen Kneipen sitzen, sondern sie wollen jetzt halt lieber auf irgendeiner schönen Ecke irgendwie ihr Bier vom Späti trinken, dann kann das wieder Folgen für was haben, womit ich zu tun habe irgendwie. Naja, wobei man ja auch als so ein Laden kann man ja auch drauf reagieren, ne? Wenn das Bedürfnis eben da ist, okay, jetzt wollen die Leute eher auf die Wiese, dann muss ich vielleicht eben nicht eine Kneipe machen, sondern so ein Ausschank, nimm doch dein Bier mit. Stimmt. Und vielleicht ist es genau, deswegen, das meine ich, das finde ich so spannend. Klar, hast du vollkommen recht, man könnte ja auch was. Du bist ja jetzt nicht gerade, also klar sind das jetzt irgendwie Läden, die wirtschaften müssen, aber das sind ja jetzt auch nicht... Also das ist jetzt nicht die irgendwas sonst was Supermarktkette oder das besonders das teure Restaurant, sondern das sind ja schon auch Läden, die, also ich würde mal sagen, die jetzt nicht in Saus und Braus leben, sondern die irgendwie auch schon zu so einer, naja, vielleicht nicht Subkultur gehören, aber schon zu einer studentisch geprägten irgendwie Alternativkultur. Ja. Wie nimmst du da so den Spagat wahr? Also die müssen ja auch irgendwie, klar, müssen die ums Überleben auch kämpfen mitunter. Also wir können es ja sagen, Videothek, ne? So als genau, Beispiel, Videothek, ne? Genau. Das als hört Beispiel alle paar Jahre wieder oder alle paar Monate sogar, ob er jetzt seine Miete wieder bezahlen kann oder nicht. Ja. Also das meinte ich jetzt mit sozialer Raum. Jetzt, wenn du die Videothek zum Beispiel nimmst, ein Ort, an dem du bei dem du Angst haben kannst, dass er verloren geht, weil die Leute es nicht mehr für wichtig erachten, an einen Ort zu gehen, um etwas zu bekommen, sondern der Ort verlagert sich eben woanders hin, was jetzt in dem Fall natürlich das Netz ist einfach, aber das kann man im Kino ja genauso betrachten, also wenn Menschen es nicht mehr nötig haben, es nicht mehr notwendig sehen, irgendwie wohin zu gehen, um etwas zu schauen, dann kann damit halt so ein Ort verschwunden gehen, Und das finde ich immer so krass, wenn man so durch Halle läuft und große Ulrichstraße, Geiststraße und durch diesen ganzen Leerstand. Das ist immer so obskur irgendwie, finde ich. Also weil Menschen sind ja da. Also es ist ja nicht so, dass die Stadt leer ist. Die Leute rennen ja durch diese Straßen, aber die Läden sind alle leer. Das finde ich immer so merkwürdig und auch irgendwie beängstigend, Weil es wirkt immer nicht so, als ob das sich so schnell wieder ändern würde, also als ob da eine... Naja, das ist jetzt die Frage, ne? Sind das vielleicht die Rahmenbedingungen, die auch schwierig sind? Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass so ein leerer Laden in der Ulrichstraße vielleicht... Der kostet wahrscheinlich auch was. Das stimmt, absolut. Also natürlich gibt es 1000 Menschen, die da irgendwie Ideen haben, aber bevor ich so eine Miete eingespielt habe und dann... Die Preise sind wahrscheinlich nicht ohne. Aber nochmal zur Videothek. Was ist denn der Mehrwert? Warum soll ich... Also ich behaupte jetzt mal, du arbeitest dort ja auch gern und weil du auch von dem Konzept irgendwie schon so überzeugt bist. Ne? Ja. Also du bist jetzt nicht nur ein Brotjob, den man macht und eigentlich blöd findet. Nee. So, warum soll ich in die Videothek gehen? Was ist denn der Mehrwert von so einer Videothek? Das ist wie im Endeffekt mit allem anderen auch. Wenn ich irgendwo hingehe und dort auf Leute treffe, denen ich meine Wünsche oder Vorstellungen sagen kann und nach einer Empfehlung frage zum Beispiel, die bekomme ich da am besten. Da passiert was anderes, als wenn ich von einem Algorithmus irgendwas empfohlen bekomme, weil die Information, die der Mensch über Filme und über Menschen haben kann, ist eine viel tiefere Information, als die ein Algorithmus eben über einen Menschen haben kann, zumindest noch. Mhm. Ja. Und wie oft kommt das vor, dass du irgendwie tatsächlich gefragt wirst, so, ich habe heute Langeweile und was soll ich mir mal... Doch, ziemlich, also immer noch, also täglich schon. Also wenn ich da arbeite, dann passiert es mir auch mindestens einmal, dass man sich trotzdem über irgendwelche Filme austauscht, Das ist geil, Oder eben die Leute genau sogar gezielt zu einem kommen und fragen, was kannst du empfehlen? Ja, ob die dann tatsächlich deine Empfehlung mitnehmen, ist was anderes. Bist du dann sauer, wenn du dann sagst, ah, ja. Weil das ist häufig so, ja. Das ist natürlich auch schwierig, weil du ja, ich empfehle denen dann ja natürlich auch wirklich in den meisten Fällen nur Dinge, die mir sehr am Herzen liegen. Ja. So, und die hören sich vielleicht auch nicht immer ganz, ganz einfach an. Aber da versuche ich halt immer so gut wie möglich zu appellieren an die Leute, dass die sich einfach mal bitte darauf einlassen sollen. Ja. Passiert nicht häufig und Frustrationslevel ist hoch, aber manchmal funktioniert es und dann ist man umso glücklicher. Oh, kannst du das vielleicht auch einschätzen, so Leute, na, der ist eher so und so drauf, dem empfehle ich jetzt lieber das nicht? Und ja. Ich glaube, manchmal schon, ja. Also klar, da tut man viel über die Art und Weise, wie die so reden und sich geben. Ja. Ob sie jetzt von anderen Filmen irgendwie reden oder was mit der Mimik passiert, wenn du sagst, dass man den Film aber unbedingt irgendwie auf, keine Ahnung, Chinesisch gucken sollte, ja, weil sonst was verloren geht. So, und dann so kleinen Feinheiten erkennst du dann natürlich, okay, in welche Richtung gehe ich jetzt weiter, ja? Gehe ich jetzt lieber Richtung Drama USA oder lieber Richtung Komödie Deutschland, ja, zum Beispiel. Was ist denn gerade so dein, was ist denn gerade so ein Film, wo du sagst, der hat mich total, finde ich geil, gucke ich mir nächste Woche gleich nochmal an oder wie auch immer? Amos Kollek oder Amos Kollak ist ein Israeli, der steht auch an der Regiewand und der hat eine in Anführungsstrichen Frauentrilogie gemacht. Sue, Fiona und Bridget. Großartiges, realistisches Kino über jeweils eine Frau in New York. Sue, Fiona und Bridget, die ein ganz anderes Leben haben und getragen werden von einer wahnsinnig großartigen Anna Thompson. Ah, die spielt die drei Frauen? Die spielt jeweils die Hauptrolle in diesem Film. Und das sind ganz außerordentliche Werke mit einer ganz, ganz, ganz, ganz, ganz tollen Hauptdarstellerin. Ja, also so Ende 90er, Anfang 2000er alles gedreht. Und großartige Storys über ganz spannende Menschen. Und jetzt hier gerade israelischer Film über New Yorker. Ich komme gerade von der Documenta, da habe ich so ganz viele Künstler und Künstlerinnen, die auch so switchen zwischen, was weiß ich, hier irgendwo geboren, nach Amerika ausgewandert, aber jetzt doch wieder ganz woanders arbeiten, in super Intim, und wo ich dann denke, boah, ist schon, also kultureller Austausch ist super. Ist schon, ja. Wie ist denn das in Halle, so eine Situation? Ich finde, dass Stadtbild in Halle ist schon ziemlich, wie sagt man, divers. Die Stimmung, wenn man so an so typischen Plätzen ist, so Marktplatz und sowas, finde ich allerdings immer wieder irgendwie komisch. Mhm, Marktplatz ist ein schönes Beispiel. Straßenbahn, ja, finde ich ganz schlimm. Also da ist das dann auch immer so konzentriert, da kannst du ja auch immer so schlecht weg. Und da habe ich tatsächlich in Halle immer so ein bisschen Bammel vor irgendeiner doofen Nummer. Ja, also. Aber erlebst du das? Ich meine, du, cool, wir sind beim Radio, an der Stimme hört man es jetzt nicht, aber du siehst jetzt weiß, mitteleuropäisch, durchschnittlich aus. Entschuldigung. Also musst du eigentlich ja keine Angst haben. Nee, ich nicht. Nee. Aber ich finde es einfach unangenehm, ja. Also wenn man weiß oder wenn man Angst davor bekommt, also was heißt Angst, aber ne, also dieses unangenehme Gefühl, dass es in der Straßenbahn irgendeine komische Situation entstehen könnte, ja, also dass jemand einsteigen könnte und irgendein Hallenser damit nicht einverstanden ist, wie der ausschaut, ja. Das finde ich gruselig. Also du hast es schon erlebt? Ich habe es schon öfter jetzt erlebt, okay. Ja. Ich finde, wenn man so ein bisschen hinhört, so, auch wenn man irgendwie Leuten, die an einem vorbeilaufen, da mal so ein bisschen zuhört, dann bekommt man sowas immer wieder mit. Und das finde ich seltsam. Also weil es halt auch nicht so selten ist, finde ich, hier in Halle tatsächlich. Mhm. So, auf der anderen Seite passiert ja auch irgendwie recht viel. Also es sind viele Leute unterwegs, ob das jetzt besonders viele Flüchtlinge sind seit 2 Jahren oder sowas, kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen, weil ich so den großen Unterschied, na gut, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich jetzt bemerkt habe, dass das auf einmal mehr Leute, die nicht wie der typische Lenzer aussehen, auf einmal durch die Straße laufen, weiß ich nicht. Ansonsten hast du ja trotzdem in Halle relativ viel Menschen aus aller Welt, ja. Ob das dann an sowas liegt wie hier das Musikinstitut, da habe ich immer das Gefühl, da ist immer unglaublich viel los. So in diesem Speck, also in diesem Straßengürtel um dieses Musikinstitut, da läuft immer so alles rum mit ihren Geigen und das finde ich immer total witzig, wenn man da irgendwie zum Edeka muss oder so. Das ist irgendwie ein lustiger Ort, finde ich. Ja. Ich muss mal noch auf ein richtig lokales Thema kommen. Du hast ja gesagt, du wohnst hier Robert-Franz-Ring um die Ecke, also das so, wie heißt das, Klaus-Tor-Vorstadt, ist so dein Kiez. Da gibt es ja große Pläne hier an dieser Gerbersaale. Ach so, ja. Da irgendwie so Nügram, das da irgendwie, so, das so auszubauen, ne? Ja, das hast du also offenbar auch schon gehört. Ich habe es irgendwo mal gelesen, in der MZ, glaube ich, so online, ja. Und? Was ist das für eine Idee? Ich glaube, an sich hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn das passieren würde. Ich würde, glaube ich, auch nichts von dem Baulärm mitbekommen. Ich verstehe es noch nicht so richtig. Also ich weiß noch nicht so richtig, ob man da wirklich eine Promenade hinzimmern will. Ich weiß nämlich immer nur, dass dieser Saalearm oder was das jetzt tatsächlich ist, ein Saalearm, oder? Ja, aber Saale. Ja, genau. Dass der halt häufiger in der Woche auch nicht so angenehm riecht. Ja, deswegen kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie sich die Leute da irgendwie auf die Wiese legen wollen. Ich weiß, und zudem, da hat es ja jetzt auch wieder gerade 3 Tage mal ein bisschen mehr geregnet und das Wasser ist schon wieder arg hoch. Ich weiß immer nicht, was die Leute sich dabei... Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, an einem Saalearm zu liegen. Dir fehlt da also auch nichts? Nee, mir fehlt da jetzt nichts. Da ist jetzt gerade genug Baustelle da in der Franz-Schubert-Straße. Ja, das stimmt, das geht ja schon. Das ist ganz schön schlimm, ja. Ich glaube, wenn ich da wohnen würde, dann wäre ich ziemlich unglücklich jetzt gerade in Halle. Wie lange geht das schon? Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, das dauert noch. Ich glaube, Ende des Jahres sind die nicht fertig. Das sieht ziemlich übel aus, was die da machen. Also ich finde ja... Jetzt kann ich auch wieder aus meinem direkten Leben erzählen, Webelplatz. Da wurde ja jetzt auch ziemlich lange gebaut. Also der Baulärm ist schon scheiße. Das ist schon, und wenn die um 7 da rumbaggern und so, ist das alles ätzend. Aber was total fetzig ist, ist ja, dass da kein Verkehr mehr durchgeht. Und das ist also für eine Zeit. Ja, genau. Solange die Straße gesperrt ist. Stimmt. Und das ist, also das ist auch nicht schlecht. Plötzlich ist die Straße ein sozialer Ort. Ne? Also okay, man kann mal Federball spielen, man kann sich treffen. Und jetzt ist es gleich, also jetzt kommen gleich hier die Markierung und das heißt irgendwie Mitte, Ende August wird die Straße wieder aufgemacht und dann ist es eben wieder Straße. Gut, das hast du in der Franz-Schubert-Straße jetzt weniger das Problem, da fährt nicht so viel durch. Ja. Wegen des blöden Pflasters. Ja, genau. Na gut, da kommt ja jetzt vielleicht auch mal Asphalt rein. Ich weiß es nicht. Aber was dir aber egal ist, du bist ja kein Mir ist es vollkommen egal, ja. Mir ist es, nee, Fahrradfahren überhaupt nicht. Wie bist du hier nicht. Unterwegs? Nee. Nur zu Fuß? Zu Fuß, ja. Ich gehe überall hin. Großer Spaziergänger. Schön, das ist das nächste Thema. Wir reden dann mal irgendwann auch über das Spazierengehen. Über Spaziergänge in Halle. Ja, ja. Schön. Aber erstmal danke für das beste Eis der Stadt. Nee, wir treffen uns im Winter mal und essen dann Pfannkuchen, okay. Wenn es nicht so heiß ist. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Gerne.